Deutschlandfunk Soundcheck. Wie ein langsamer Zug, Rock in Slow Motion, am Mikrofon ist Thomas Elber. Das amerikanische Duo Idaho, einer der Sänger und Songschreiber Idahos, ist Jeff Martin, seines Zeichens erfolgreicher Kopf der Gruppe The Tea Party. Mit Idaho lebt er seine Zeitlupenfantasien aus. Kommen wir zu den englischen Meistern des Slow-Mo Rock. Ganz vorne auf meiner Liste sind die mittlerweile aufgelösten Spaceman Free mit Marianne. Sam, the secret plan. Lord,

Cause you're that kind of brief. And you think you feel the need, so you read. And you plan tonight the boat to Ireland, escape the equipment sand, and so you plan. And from hotel room to hotel. Etwas unterschiedliche Ansätze als einige Bands aus dem amerikanischen Segment des Slow-Motion-Rock. Wir hörten Slap mit Flirt. Gerade bei dieser Gruppe dient die Langsamkeit der Erzeugung einer Stimmung, die eher was mit Industriestädten und Betonwüsten gemein hat, als mit natürlichen Landschaften. Und wenn es um die Darstellung von Aussichtslosigkeit und düsteren Szenarien geht, dann sind Godflesh aus dem englischen Birmingham mit ihrer Langsamkeit ganz vorne. Godflesh mit dem Stück Street Cleaner. Slow-Mo der anderen Sorte, vor allem der anderen englischen Sorte, spielten Wright, um eindrucksvoll den Songs, den Text ihres Songs zu untermalen. Close My Eyes, hier sind Wright. Einer der wirklich ungewöhnlichsten amerikanischen Bands, weit weg vom Mainstream, ist die Gruppe Low. Bei ihnen ist Langsamkeit eine Art Stilmittel geworden und zugleich in CDs von Low eher schon Meditationserfahrungen als Rock'n'Roll. Things We Lost in the Fire, so heißt die CD, und davon hören wir das Stück White Tail. No. Normalerweise wesentlich schneller, doch auch in der Langsamkeit überzeugend. Baelta Space aus Neuseeland von ihrer CD Robert World, das Stück Aura. Laut, brachial und aggressiv, so präsentierte sich die englische Gruppe Low Pop Suicide auf ihrem Album On the Cross of Commerce. Doch beim letzten Song wird's dann auch sehr langsam. Und das zu spielen ist auch eine Kunst. Alles im Tod ist schön, All in Death is Sweet, Low Pop Suicide. Thank you. Zurück zu aktuellen Bands, die den Slow-Mo-Rock pflegen und recht erfolgreich damit sind. Madrugada aus Norwegen, die wir am Anfang der Sendung schon hörten. Madrugada mit Step Into This Room and Dance For Me. Closer, moving closer. Closer now than ever before. I doubted that you can survive so far. Das war noch einmal Musik von Low aus Minneapolis, USA. Wirklich eine der Größen des Slow-Mo-Rock mit Sunflower. Zeitlupentempo der ganz anderen Art, jetzt von den Raymen aus Recklinghausen, die der Musik des Rockabilly einfach mit einem Song das Tempo entzogen haben. Von ihrer CD Billion Sellers Raymen mit There's a Ghost. Das war's auch schon fast in diesem Soundcheck. Das letzte Stück kommt von der englischen Band 6x7 mit Stone in Our Eye. Ich hoffe, das Zuhören hat Ihnen Spaß gemacht. Mein Name ist Thomas Elbern und ich sage jetzt schon mal Tschüss.